Mond, du goldene Zwiebel, ach, ich seh dich äußerst gern, ach, ich seh dich äußerst gern. Doch auch du bist gar nicht übel, hochgeehrter Abendstern, hochgeehrter Abendstern. Ha ha ha ha ha!